Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Nichtschwimmer. Erster Teil. Ich fuhr dem See entlang zu jener Straße, in der Frau Ernst auf mich wartete. Sie hatte am Telefon einigermaßen vernünftig geklungen, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, wenn es um untreue Ehemänner geht. Und genau darum schien es in diesem Fall zu gehen. Frau Ernst war viel jünger, als ich angenommen hatte. Sie saß in einem alten Kleinwagen und schaute konzentriert auf ein Gebäude. Seit Wochen geht es jetzt schon so. Jeden Donnerstagnachmittag. Letzte Woche bin ich ihm zum ersten Mal nachgefahren. Da verschwand er um 14 Uhr in dem Haus und kam um 16 Uhr wieder raus. Und weshalb fragen Sie Ihren Mann nicht einfach, was er in dem Haus macht? Er ist nicht mein Mann. Am Telefon klang das aber anders. Gut, ja. Eigentlich ist er noch mein Mann, aber ich möchte mich scheiden lassen. Und da käme es Ihnen entgegen, wenn Sie Ihr Mann ein Verhältnis mit einer anderen Frau nachweisen könnten? Das würde eine andere Verhandlungsbasis schaffen. Klingt so, als ginge es um eine Menge Kohle. Nicht so, wie Sie denken. Mein Mann hat keine feste Arbeit. Schon seit 2 Jahren. Ich bin es, der ihn unterstützt. Er kümmert sich um den Haushalt, um unsere Katzen. Er hat mir angedroht, mich zu verklagen, wenn ich mich scheiden lasse. Weil ich angeblich schuld daran bin, dass er keine Arbeit findet. Dabei war es seine Idee, den Hausmann zu spielen. Verstehe. Wenn er fremd geht, hätten Sie einen tollen Scheidungsgrund. Und er könnte nicht mehr behaupten, dass er den ganzen Tag zu Hause ist. Vielleicht bildet er sich weiter. Neue Putztechniken oder er holt sich Ratschläge, wie er den Katzen Kunststücke beibringen kann. Er geht fremd. Und Sie sollen mir die Beweise liefern. Eigentlich mag ich solche Aufträge nicht besonders. Und ich mag Privatdetektive nicht besonders. Aber was sein muss, muss sein. Und Sie sind sicher, dass sich Ihr Mann im Haus da drüben befindet? Seit gut 20 Minuten. Hier, schauen Sie sich das Foto an. Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Soll ich im ganzen Haus die Leute rausklingeln und fragen, ob in Ihrem Bett ein Mann liegt, auf den meine Beschreibung passt? Es hat nur eine Türklingel. Irgend so ein Institut. Aber das ist sicher nur Tarnung. Ich muss jetzt zurück zur Arbeit. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas herausgefunden haben. Sie schrieb mir ihre Handynummer auf und gab mir einen bescheidenen Vorschuss. Danach wartete ich, bis ihr Auto nicht mehr zu sehen war. Ich ging einmal um das Haus herum. Die Fenster im Parterre waren mit Rollläden von neugierigen Blicken geschützt. Ich klingelte und wartete. Die Tür sprang auf, ohne dass sich jemand durch die Gegensprechanlage meldete. Erst als ich im Hausflur stand, kam jemand auf mich zu. Nur keine Hemmungen. Sind Sie Herr Baumüller? Wir haben auf Sie gewartet. Sind Sie nervös? Ich glaube, ich muss noch mal zu meinem Wagen zurück. Die Parkscheibe, Sie verstehen. Schon gut, Herr Baumüller. Wir werden das für Sie übernehmen. Möchten Sie vielleicht zuerst eine entspannende Massage? Von Ihnen? Nein, ich bin für den feuchten Teil zuständig. Ich glaube, ich verzichte lieber auf den feuchten Teil. Aber deswegen sind Sie doch hier. Jetzt oder nie, Herr Baumüller. In ein paar Wochen können Sie endlich, was alle anderen auch können. Sie verwechseln mich. Ich bin nicht Herr Baumüller. Ja, das kenne ich. Und die Badehose haben Sie vermutlich auch vergessen. Was denn für eine Badehose? Sehen Sie, das ist ganz normal. Die meisten kriegen Panik und möchten am liebsten wieder gehen. Aber bei uns sind Sie absolut sicher. Suchen Sie sich eine Badehose aus und danach treffen wir uns im kleinen Pool. Da es offenbar Teil meines Auftrages war, mich lächerlich zu machen, griff ich mir eine Badehose und zog mich um. Nach einer Dusche fühlte ich mich besser. Als der junge Mann auftauchte, ging es mir wieder schlechter. Er führte mich in einen Raum, der aus einem Schwimmbecken bestand. Das Wasser reichte mir nicht einmal bis zur Brust. Hier kann Ihnen absolut nichts passieren. Keine neugierigen Blicke, keine Gefahr zu ertrinken. Ich habe gehört, dass schon Menschen in Regenpfützen ertrunken sind. Theoretisch könnten Sie natürlich auch hier in diesem Becken ertrinken. Aber ich werde Sie retten. Ich habe den Rettungsschwimmer gemacht und ich habe schon vielen, vielen Menschen das Schwimmen beigebracht. Möchten Sie nicht auch ans Meer fahren und schwimmen, so wie all die anderen? Ich setze mich lieber in den Schatten und trinke einen Whisky. Nichtschwimmer sind einsame Menschen, die ihr Elend im Alkohol ertränken. In ein paar Wochen werden Sie ein anderer Mensch sein, ein schwimmender Mensch. fröhlich, ausgeglichen und kontaktlieb. Ich möchte aber lieber griesgrämig bleiben. Los, bewegen Sie sich ein bisschen. Sie müssen sich an das Wasser gewöhnen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie schön und wie leicht es ist zu schwimmen. Schauen Sie mir zu. Ja, ich kann nicht in einem Kinderbecken schwimmen. Wieso? Ja, das ist mir zu peinlich. Gibt es kein großes Becken im Haus? Aber sicher. Allerdings sind Sie dort nicht allein. Eine kleine Gruppe von Nichtschwimmern ist gerade am Üben. Ich möchte zu dieser Gruppe. Also gut, die warten sowieso auf mich. Und auf einen anderen Kursteilnehmer. Heute wird allerdings nicht geschwommen. Heute geht es vielmehr um die innere Einstellung. Man muss das Wasser lieben lernen. Mir wurde bei seinen Worten ein wenig mulmig. Zudem war die fremde Badehose zwar neu, aber ein wenig zu eng. Ich stieg aus dem Wasser und kam mir wie jene Amphibien vor, die sich vor Millionen Jahren für ein Leben an Land entschieden. Wir gingen durch einen angenehm geheizten Flur und landeten in einem riesigen Raum, in dem sich ein Schwimmbecken befand, das groß genug für Olympische Spiele war. Drei Nichtschwimmer standen im Wasser, das mir immerhin bis unter die Achselhöhlen reichte. Das ist Herr Baumeler. Es ist seine erste Stunde. Herr Baumeler ist als Nichtschwimmer zu einem einsamen Menschen geworden. Das habe ich nicht gesagt. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Uns geht's doch allen so. Ich habe jahrelang eine kombinierte Sonnen-Wasser-Allergie vorgeschoben, wenn die anderen schwimmen gingen. Und ich habe ständig behauptet, dass ich lieber im Schatten sitze und ein gutes Buch lese, anstatt mich im Wasser zu vergnügen. Unzählige miserable Bücher habe ich gelesen, nur weil ich nicht schwimmen konnte. Können wir jetzt bitte weitermachen? Sie sehen nicht so aus, als wären Sie durch Nichtschwimmen einsam geworden. Das ist Frau Delphine. Sie zieht es vor, anonym zu bleiben. Ich bin hier, um schwimmen zu lernen, nicht um rumzuquatschen. Wir werden jetzt versuchen, mit dem Wasser in einen Dialog zu treten. Stellen Sie sich vor, dass das Wasser ein guter Freund ist, mit dem Sie viele schöne Stunden verbringen möchten. Ich würde aber lieber mit Frau Delphine ein paar schöne Stunden verbringen. Und ich möchte, dass dieser Mann aus der Gruppe entfernt wird, sofort. Das geht so nicht, Herr Baumeler. Auch wenn Frau Delphine ein zugegebenermaßen reizendes Bikini trägt, heißt das noch lange nicht, dass sie mit Ihnen flirten möchte. Ich dachte, wenn ich mich mit dem Wasser anfreunden will, sollte ich mich zuerst mit den anderen Leuten im Wasser anfreunden. Das ist schon gut, Herr Baumeler. Ich will, dass er geht, und zwar sofort. So will er nun auch wieder nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass er ein wenig störend ist. Vielleicht sollten Sie zuerst einmal drüben im Anfängerbecken alleine üben. Da war ich schon. Sie irren sich, Herr Baumeler. Das Anfängerbecken ist noch etwas kleiner und der Wasserstand so, dass Sie darin sitzen können. Wenn er nicht geht, dann gehe ich, und zwar umgehend. Bleiben Sie, Frau Delphine. Und Sie, Herr Baumeler, kommen Sie mit mir. Er zeigte zur Tür. Ich stapfte aus dem Becken und die Frau mit der Sonnenwasserallergie zwinkerte mir zu. Als wir den Raum mit dem Anfängerbecken betraten, staunte ich nicht schlecht. Neben dem Schwimmbecken lag ein Mann. Um Himmels Willen, das ist Herr Ernst. Und ich glaube, es ist Ernst. Der Mann scheint bewusstlos oder tot zu sein. Blut. Sehen Sie? Was soll ich bloß tun? Kein Puls. Der Mann ist tot. Ich habe mich noch gewundert, wo er bleibt. Er war sonst immer so pünktlich. Der Mann hatte ganz offensichtlich einen mächtigen Schlag auf den Hinterkopf abbekommen. Ich schaute mir sein Gesicht etwas genauer an. Es gab keinen Zweifel. Vor mir lag der Gatte meiner Klientin. Und er war mausetot. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Nichtschwimmer, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Nichtschwimmer. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney soll den Ehemann von Frau Ernst in Flagranti mit seiner Geliebten ertappen. Offenbar trifft sich dieser jeden Sonntagnachmittag mit einer anderen Frau. Als Maloney das fragliche Haus betritt, staunt er nicht schlecht. Hinter den Fassaden verbirgt sich eine Schwimmschule mit mehreren Schwimmbecken. Die Nichtschwimmer sind alle erwachsen und darauf bedacht, möglichst diskret schwimmen zu lernen. Als Maloney nach einer Auseinandersetzung mit einer Nichtschwimmerin in ein anderes Becken verwiesen wird, entdeckt er dort die Leiche von Herrn Ernst, dem Gatten seiner Klientin. Die Polizisten gingen in seltsamen Gummiüberzügen durch die Schwimmhallen. Ihre Uniformen passten genauso wenig zur chlorhaltigen Luft wie die Leiche von Herrn Ernst. Die anderen Nichtschwimmer hatten sich angezogen und warteten in einem Nebenraum. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist zerschlagen worden, so viel steht fest. Weshalb war er allein hier? Sie sagten doch vorhin, dass das eine Schwimmschule ist, Herr... Beat Hauser. Ich bin der Betreiber dieser Schwimmschule. Ich bin Schwimmlehrer und Rettungsschwimmer. Hier in diesem Becken sollen jene, die besonders wasserscheu sind, erst einmal Kontakt zum Wasser finden. Mit ihm sprechen und Freundschaft schließen? Nein, das folgt später. Zuerst nur Kontaktnahme. Und was machen Sie hier, Maloney? Sie schwimmen doch die ganze Zeit in Ihrem Leben. Da sollten Sie doch auch wissen, wie man sich richtig über Wasser hält. Das verstehe ich jetzt nicht. Sind Sie nicht Herr Baumaler? Sehe ich etwa so aus. Aber weshalb sind Sie hier? Sie waren nicht angemeldet. Das würde mich auch interessieren, Maloney. Frau Ernst glaubt, dass Ihr Mann fremd ging. Hier im Schwimmbad? Das wird ja immer schlimmer. Ist das vielleicht ein getarnter Posanova-Club? Wie bitte? Ich meine, diese Clubs, wo sich Paare treffen und austauschen. Wie ist das so gleich? Irgendetwas Musikalisches? Jetzt hab ich's, Maloney. Schwing. Also nochmal, ist das hier ein Schwingerclub? Das ist eine Schwimmschule. Seriös und diskret. Und weshalb liegt hier eine Leiche herum? Gehört das zu einer seriösen Schwimmschule? Bitte um eine Erklärung, sonst muss ich Sie verhaften. Mich verhaften? Weshalb sollte ich einen meiner Kunden töten? Herr Ernst hat bezahlt. Er sagte, dass er extrem wasserscheu ist und deshalb vorläufig nur zusehen wolle. Zusehen war er vielleicht ein Spanner. Dann wäre er vermutlich in ein öffentliches Hallenbad gegangen. Es sei denn, er hat sich hier mit einer Frau getroffen. Folgendes, Maloney. Wir werden die Umkleidekabinen genau untersuchen lassen und wir werden alle anwesenden Frauen verhören, bis wir ein Geständnis haben. Wie viele sind es? Zwei. Eine möchte gerne anonym bleiben. Das könnte ihr so passen. Was ist mit Frau Ernst? Die ist unterwegs. Möchten Sie sich mit Ihrer Klientin unterhalten, Maloney? Vielleicht darüber, dass Sie wieder einmal auf der ganzen Linie versagt haben. Wie lange muss ich noch hier bleiben? Ich habe um 5 einen Termin bei meiner Dentalhygienikerin. Ich traf meine Klientin eine Stunde später in einer Kaffeebar. Ein Dutzend amerikanische Touristen tranken freudig den gleichen Kaffee, den sie auch zu Hause tranken. Während ich mich darüber wunderte, weshalb das Gebräu so teuer war. Das ist alles so unreal, ich kann es gar nicht fassen. Ihr Mann ist ermordet worden, daran gibt es nichts zu rütteln. Glauben Sie, dass er sich in dem Schwimmbad mit einer anderen Frau getroffen hat? Schon möglich. Es waren allerdings nur 2 Frauen anwesend und die übten in einem anderen Schwimmbecken. Vielleicht wollte Ihr Mann ja tatsächlich schwimmen lernen. Das ist doch absurd. Mein Mann war der viel bessere Schwimmer, als ich es je sein werde. Wie sehen die beiden Frauen aus? Beide ganz nett. Die eine um die 40, die andere um die 30. Schätzungsweise. Und ich dachte, er betrügt mich mit einer Jüngeren. Das denken alle Frauen. Weshalb aber sollte er sich in dem Schwimmbad mit seiner Geliebten treffen? Dafür gibt es doch diskrete Hotelzimmer. Sie müssen das herausfinden, Maloney. Es ist einfach unfassbar. Vor ein paar Stunden dachte ich noch daran, mich scheiden zu lassen. Und jetzt bin ich Witwe. Ich meine, so etwas wird man nie wieder los. Ich werde ein Leben lang Witwe bleiben. Ist das nicht deprimierend? Sie fragte die Bedienung hinter dem Ausschank, ob sie als Witwe Rabatt erhalten würde. Diese schaute sie entgeistert an und wandte sich wieder dem Kaffeeautomaten zu. Ich blieb noch eine Weile sitzen und fuhr danach zurück zum Tatort. Herr Hauser hatte seinen Zahnarzttermin abgesagt und war damit beschäftigt, die Duschen zu reinigen. Das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Diese Schwimmschule hat eine Reputation. Sie ist für viele Nichtschwimmer die letzte Hoffnung. Zu uns kommen erfolgreiche Geschäftsleute, Models, Schauspieler. Wussten Sie, dass einer dieser Rettungsschwimmer aus dieser albernen Fernsehserie bei mir schwimmen lernte? Ich schaue mir Serien nur an, wenn ich vor dem Fernseher eingeschlafen bin. Mein Unterbewusstsein unterhält sich ganz gut dabei. Ich hoffe, die Polizei findet den Mörder rasch. Das bezweifle ich. Aber wenn ich ein wenig nachhelfe, sollte es schon klappen. Wie oft war Herr Ernst hier im Schwimmkurs? 3 Mal. Er sagte, dass er extrem wasserscheu ist und ganz sachte ans Wasser herangeführt werden möchte. Seine Frau sagt, er sei ein ausgezeichneter Schwimmer gewesen. Das verstehe ich nicht. Er muss einen anderen Grund gehabt haben, hierher zu kommen. Wie heißt Frau Delphine im echten, wasserscheuen Leben? Das darf ich Ihnen nicht verraten. Die Polizei weiß es schon. Nun, Ich könnte ja ganz zufällig einen Zettel mit den Namen und Adressen der Schwimmschüler hier liegen lassen. Wenn es geht, nicht unter laufender Dusche. Das lässt sich machen. Je schneller der Täter überführt ist, umso schneller vergessen die Leute, was hier geschehen ist. Tatsächlich lag wenig später ein Zettel auf dem blank geputzten Boden. Ich steckte ihn ein und machte mich auf den Weg. Der weibliche Delfin hieß im wahren Leben Jana Fröhlicher und wohnte in einer schmucken Vorstadtsiedlung. Sie lebte allein, wollte aber nicht, dass ich die geräumige Wohnung betrat. Wir gingen spazieren, was angesichts des Wetters nichts für wasserscheue Naturen war. Mein Freund darf unter keinen Umständen erfahren, dass ich nicht schwimmen kann. Was ist daran so schlimm? Wir haben ein Gelübde abgelegt. Du meine Güte! Die jungen Menschen werden immer seltsamer, singen in alten Fabrikhallen Jesuslieder und legen Gelübde ab. Wir haben uns geschworen, immer und jederzeit die Wahrheit zu sagen. Einige Wissenschaftler behaupten, dass jeder Mensch pro Tag öfter lügt, als dass er die Wahrheit sagt. Das trifft vielleicht auf Sie zu und all die anderen. Ich sehe schon, Sie und Ihr Freund sind zwei Scheinheilige. Er schwimmt und taucht. Ich habe ihm gesagt, dass ich schwimmen kann und gerne mal tauchen würde. Ja, es ist mir so rausgerutscht. Und jetzt hat er Ferien am Meer gebucht. Aber bis im Sommer muss ich es lernen. Sie wollen also aus der Lüge eine Wahrheit machen. Vielleicht hat Herr Ernst das herausgefunden und Sie deswegen erpresst. Ich habe kaum zwei Sätze mit dem Mann gesprochen. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mal daran erinnern, wie er aussah. Weshalb haben Sie Ihrem Freund nach diesem Vorfall nicht einfach alles gebeichtet? Oh, es ist mir so peinlich. Die Polizei hat gesagt, dass mein Name, wenn immer möglich, rausgehalten wird. Aber was soll ich machen, wenn plötzlich doch alles in der Zeitung steht? Sie könnten mir dabei helfen, den Mörder zu finden. Und danach könnten Sie in aller Ruhe weiterlügen. Aber ich weiß doch nichts. Sie waren immerhin in dem Schwimmkurs und Sie kannten den Ermordeten. Das stimmt doch gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, als würde er uns beobachten. Alle. Oder auch nicht alle. Er hatte so einen seltsamen Blick drauf. Ich wich ihm aus. Könnte er Sie beobachtet haben, weil Sie ein so hübsches Bikini tragen? Natürlich könnte er das. Aber wenn er das wollte, hätte er auch hierher kommen können. Ich habe keine Vorhänge und ich trage wenig Kleider, wenn ich zu Hause bin. Vielleicht sollte ich nachher noch ein wenig ums Haus gehen. Sie sind kein Spanner. Wir kommen gleich zur Sache. Dieser Herr Ernst war auch kein Spanner. Ich glaube, er hat mich und die anderen aus einem anderen Grund beobachtet. Mehr wollte oder konnte sie nicht sagen. Als ich später einen Blick durch das Fenster ihrer Wohnung wagte, trug sie einen Pullover und machte Schwimmübungen im Trockenen. Ich fuhr zurück in mein Büro und legte mich unter meinen Schreibtisch. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Nichtschwimmer, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Nichtschwimmer. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Angeblich vergnügt sich der Ehemann von Maloneys neuer Klientin jeden Donnerstagnachmittag mit einer anderen Frau. Als Maloney dem Mann nachstellt, entdeckt er sein wahres Geheimnis. Er besucht einen Schwimmkurs. Doch ehe Maloney mit dem Mann reden kann, wird dieser neben einem Schwimmbecken erschlagen aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass der Mann ein ausgezeichneter Schwimmer war. Offenbar hatte der Tote sich beim Schwimmkurs für einen der Nichtschwimmer interessiert. Am nächsten Morgen weckte mich das Radio. Doch außer ein paar flotten Sprüchen hatte es nur Musik zu bieten. Der Mord unter Nichtschwimmern war kein Thema, weil in der Nacht eine bekannte Schauspielerin nach einer Schönheitsoperation spurlos verschwunden war. Ich rasierte mich, was einer Schönheitsoperation gleichkam, und fuhr ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, sind Sie immer noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? Den gibt es nicht für Privatdetektive, der ist für Menschen wie mich reserviert. Eine geregelte Arbeit, ein schönes Hobby. Mehr braucht der Mensch nicht. Gut, eine Ehefrau vielleicht noch. Oder eine Tiefkühltruhe. Und dann bin ich Verstand. Aber der lagert bei Ihnen vermutlich in der Tiefkühltruhe. Wir sind in unseren Ermittlungen ein schönes Stück weitergekommen. Wir gehen davon aus, dass der Tote tatsächlich nicht schwimmen konnte. Seine Frau behauptet das Gegenteil. Was wissen Frauen schon über die Männer, mit denen sie zusammenleben? Sie war mit ihm mehrmals in den Ferien und hat gesehen, wie er schwamm. Alles nur vorgetäuscht, Maloney. Vielleicht trug er Hilfsmittel auf sich. Oder hat ein Double engagiert. Das ist alles schon vorgekommen, Maloney. Das ist eine idiotische Theorie, aber sie passt zu Ihren Kreuzworträtseln. Warum aber ist der Mann erschlagen worden? Wir gehen von einem Unfall aus. Der Mann ist mit einem stumpfen Gegenstand zusammengeprallt. Wir vermuten, dass er Panik kriegte. Panik vor dem Wasser. Panik vor der Situation, in der er sich befand. Er schlug mit dem Kopf gegen die Wand und fiel tot um. Ja, und weshalb gab es an der Wand eine Blutspuren? Vielleicht hat er erst im Fallen geblutet. Wir sind gerade dabei, die Szene nachzustellen. Drei Polizeiaspiranten haben sich zur Verfügung gestellt. Die Wand wurde ein wenig gepolstert, aber nicht allzu stark. Falls es einem der Aspiranten gelingt, sich eine blutende Kopfwunde zuzuziehen, ohne auf der Wand Spuren zu hinterlassen, erhält er einen dreitägigen Erholungsurlaub in der Polizeikaserne von Grünwil. Er lud mich ein, dem Spektakel beizuwohnen. Ich lehnte dankend ab und besuchte jenen Mann, der als Nichtschwimmer unzählige schlechte Bücher gelesen hatte. Er lebte in einer großen Villa und starrte verzückt auf ein Aquarium, in dem sich Dutzende kleinere und größere Fische tummelten. Ich habe mir ein kleines Imperium aufgebaut. 200 Angestellte, ein florierendes Geschäft. Alles, was ich in meinem Leben anpackte, habe ich auch erfolgreich zu Ende geführt. Nur etwas nicht. Sie haben nie schwimmen gelernt. Es ist mir wirklich unangenehm, aber es ist so. Jeder Nichtschwimmer entwickelt Strategien, wie er an Land bleiben kann, ohne sich eine Blöße zu geben. Ich gehe in die Sauna statt ins Schwimmbad. Ich besitze einen grandiosen Pool, Indoor und Outdoor. Aber ich benutze ihn nicht. Vor ein paar Wochen wachte ich eines Morgens auf und sagte mir, jetzt musst du es packen. Und seither starren Sie täglich ins Aquarium, um den Fischen etwas abzuschauen. Ich liebe Zierfische. Ehrlich gesagt liebe ich Fische mehr als Menschen. Fische lügen nicht. Fische spielen einem nichts vor. Fische sind die besseren Menschen. Sie sollten sich einen Taucheranzug kaufen und sich mit einem netten Fisch paaren. Wenn ich nur endlich schwimmen könnte. Aber es geht nicht. Ich meine, technisch ist es kein Problem. Ohne Wasser könnte ich problemlos schwimmen. Das stelle ich mir ausgesprochen albern vor. Ich meine, ich könnte es, aber sobald ich im Wasser bin, fühle ich mich wie gelähmt. Wie gut kannten Sie Herrn Ernst? Überhaupt nicht. Wir sprachen keine zwei Sätze und er war mir ausgesprochen egal. Weshalb leisten Sie sich keinen privaten Schwimmlehrer? Ich brauche diese Form der Erniedrigung. Ich muss vor anderen Menschen schwimmen lernen. Einen privaten Schwimmlehrer würde ich nach der ersten Lektion entlassen. Erst wenn ich sehe, mit was für Menschen ich meinen Mangel teile, bin ich richtig motiviert. Nichtschwimmer sind Verlierer. Und das ist das Letzte, was ich sein möchte. Und trotzdem bin ich es. Das nagt an mir. Auch an mir nagte es. Allerdings der Hunger und nicht die Zweifel. Ich rief Frau Pollack an, die einzige Nichtschwimmerin, die einen einigermaßen normalen Eindruck hinterlassen hatte. Sie war begeistert, als ich sie zu einer Pizza einlud. So was Aufregendes ist mir noch nie passiert. Tatsächlich. Ist das eine spezielle Pizza oder wurden Sie noch nie von einem Privatdetektiv in den besten Jahren eingeladen? Ich meine das mit dem Mord. Das ist doch aufregend. Die Polizei hat mich richtig verhört. Das war wie in einem Krimi. Einen Moment überlegte ich sogar, ob ich den Mord gestehen soll. Nur um einmal eine Nacht im Gefängnis zu verbringen. Das ist auch nicht viel anders als eine Einzelkabine in einem Schlafwagen. Haben Sie diesen Ernst so richtig beschattet? Ich kam gar nicht dazu. Er war schon tot, als ich ihn zum ersten Mal sah. Was er lebte, war auch nicht besonders aufregend. Das klingt so, als wären Sie enttäuscht. Ich dachte, dass ich vielleicht einen knackigen Nichtschwimmer kennenlernen würde. Dann wäre es mir auch egal gewesen, ob ich schwimmen kann oder nicht. Zu zweit im Schatten liegen ist doch auch ganz schön. Die Frau, die Sie nur als Frau Delphin kennen, vermutet, dass Herr Ernst im Schwimmbad jemanden beobachtet hat. Davon habe ich nichts mitbekommen. Darf ich mir nach der Pizza ein Eis bestellen? Oder auch zwei? Ich nickte und sie bestellte. Nach dem Eis folgte der Käse, zwei Kaffees, drei Grappas und ein dickes Trinkgeld für den Kellner. Ich konnte nur hoffen, dass meine Klientin nicht in Ohnmacht fiel, wenn sie meine Spesenabrechnung erhielt. Hat sie nach dem dritten Grabber den Mord gestanden? Leider nicht. Vielleicht soll ich sie morgen nochmal einladen. Das bringt doch nichts. Mein Mann wurde nicht von einer Frau ermordet. Frauen erschlagen doch niemanden. So etwas habe ich noch nie gelesen. Die Zeiten haben sich geändert. Daran sind diese Fitnessstudios schuld. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb mein Mann sich für den Schwimmkurs anmeldete. Es muss zwischen ihm und einem der Nichtschwimmer eine Verbindung geben. Oder mit dem Schwimmlehrer. Also gut. Nennen Sie mir die Namen. Vielleicht macht es dann Klick. Christoph Müller. Ich werd verrückt. Nur zu viel schlimmer kann dieser Fall nicht werden. Christoph Müller. So hieß der Boss, der meinen Mann vor 2 Jahren auf die Straße stellte. Sind Sie sicher? Aber ja. Wollte sich Ihr Mann an diesem Müller rächen? Das kann schon sein. Er hat über 1 Jahr versucht, eine neue Stelle zu finden und sich dann dazu durchgerungen, Hausmann zu werden. Sie durchsuchte die Unterlagen ihres Mannes und fand tatsächlich schriftliche Notizen, die darauf hindeuteten, dass ihr Mann seinen ehemaligen Arbeitgeber monatelang beobachtet hatte. Mit den Aufzeichnungen des Toten gelang es mir, die örtliche Polizei davon zu überzeugen, dem Unternehmer einen Besuch abzustatten. Müller stierte noch immer auf sein Aquarium. Ich wusste, dass Sie zurückkommen. Seit diesem verhängnisvollen Ereignis bin ich unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin am Ende. Wer hier am Ende ist, entscheide einzig und alleine ich. Ich vermute mal, dass die Polizei noch immer von einem Selbstmord ausgeht. Ein Selbstmord? Privatdetektive sollte man nicht ernst nehmen, Herr Müller. Apropos Ernst, hat er Sie erpresst? Ach was, er war nur aufdringlich. Wollte, dass ich ihn rehabilitiere, wie er es nannte. Ich sollte ihn wieder einstellen. Der Mann war lästig, mehr nicht. Sie töten jeden, der ihnen lästig ist. Ich habe die Beherrschung verloren, zum ersten Mal in meinem Leben. Das ist unverzeihlich. Herr Ernst folgte Ihnen seit Monaten. Weshalb haben Sie nichts dagegen unternommen? Ich dachte, er wird früher oder später aufhören. Aber es wurde immer schlimmer. Er sagte, dass er mich lächerlich machen werde vor all meinen Mitarbeitern. Ich sei eine Niete, ein Nichtschwimmer. Als er das sagte, rastete ich aus. Es ist unverzeihlich, ich weiß. Sie geben also zu, Nichtschwimmer zu sein. Er hat soeben einen Mord gestanden. Das scheint mir die wichtigere Botschaft zu sein. Der Reihe nach, Maloney. Wir müssen alle Fakten auf dem Tisch haben. Dieses Aquarium zum Beispiel. Was hat es für eine Bewandtnis? Das ist ein Hobby. Ich liebe Fische. Fische sind doch kein Hobby, Herr Müller. Kreuzworträtsel, das ist ein Hobby. Wussten Sie übrigens, dass Ihr Name ab und zu in Kreuzworträtseln auftaucht, Maloney? Als bester Detektiv in der Stadt. Anderes Wort für Niete. Oder Schwerenöter. Oder Sozialhilfeempfänger. Wenn 7 Buchstaben gesucht werden, schreibe ich immer Maloney rein. Eigentlich sollte ich glücklich sein. Glücklich, weil Sie die nächsten 15 Jahre im Gefängnis verbringen werden. Kein Pool, kein See, nichts. Für Nichtschwimmer ist das Gefängnis ein kleines Paradies. Er lachte und bot mir sein Aquarium an. Ich verzichtete und präsentierte meiner Klientin am nächsten Morgen meine Spesenrechnung. Sie zerriss sie und gab mir ein paar mickrige Scheine. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Nichtschwimmer, 3. und letzter Teil.